Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue with verse 15 because I love the verse so much. Wir machen mit Vers 15 weiter, weil ich diesen Vers so liebe. So don't put your affection of the heart on the system of this world. Hängt euer Herz nicht an die Dinge des Systems dieser Welt. We could talk about this for weeks. Wir könnten wochenlang darüber reden. But don't worry, we won't. Aber keine Sorge, das machen wir nicht. I have warned people for decades to take this verse seriously, and very few have taken my advice. Ich warne die Menschen seit Jahrzehnten. Nehmt diesen Vers ernst. Aber nur wenige beherzigen meinen Rat. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. The money system is part of the system of this world. Das Geldsystem ist Teil des Systems dieser Welt. Well, you know, the financial system. Damit meine ich das Finanzsystem. What have people done? Was machen die Menschen? People put their affection on the financial system. Die Menschen setzen ihr Vertrauen in das Finanzsystem. You have no idea how many people I know have lost so much money. Du hast keine Ahnung, wie viele Menschen ich kenne, die so viel Geld verloren haben. And it always causes a deep mess in their lives. Das hat immer zu einem großen Chaos in ihrem Leben geführt. And when I tell them this is part of a system called world, don't live like this. Wenn ich ihnen sage, das ist Teil des Systems, das Welt genannt wird, leb nicht so. They disagree and they argue with me. Sind sie anderer Meinung und streiten mit mir. And then comes the big crash and the mess. Aber dann kommt der große Crash und das Chaos. And they realize that they had put their affection in the wrong system. Und sie erkennen, dass sie ihr Herz an das falsche System gehängt haben. Think about the educational system. Nehmen wir das Bildungssystem. It's part of the system we call with this world. Es ist Teil des Systems, das Welt genannt wird. How many parents today are devastated because they've trusted the system of this world to raise and teach their children? Wie viele Eltern sind heute am Boden zerstört, weil sie darauf vertraut haben, dass das System dieser Welt ihre Kinder erzieht und unterrichtet? So don't put your affection into any part of the system of this world. Deshalb sollte man sein Herz nicht an irgendeinen Teil des Systems dieser Welt hängen. Not on the things, not on the system. Weder an Dinge noch an das System. I have no confidence that one day the system of this world is going to pay me retirement money. Ich habe kein Vertrauen, dass das System dieser Welt mir eines Tages eine Rente zahlt. My affection is on God and His kingdom, and He'll take care of me until the last breath I breathe. Mein Herz hängt an Gott und seinem Königreich, und er wird sich bis zu meinem letzten Atemzug um mich kümmern. I know Christians who've lost their fire once they retired. Ich kenne Christen, die ihr Feuer verloren haben, sobald sie in Rente gegangen sind. Well, now I'm retired. I get a good money every month. I just sit home and watch TV all day. Jetzt bin ich im Ruhestand. Ich bekomme jeden Monat gutes Geld. Ich sitze einfach den ganzen Tag zu Hause und schaue fern. Worked hard my whole life. I deserve it. Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet. Ich habe es verdient. Now all of the affection is on this incredible system that we call world. Nun hängt ihr ganzes Herz an diesem System, das wir Welt nennen. Don't do that. Mache das nicht. Look what a very serious warning the Apostle John gives us. Schau, welch eine sehr ernste Warnung der Apostel Johannes ausspricht. He says, the love of the Father and the love of the world are incompatible. Er sagt, die Liebe des Vaters und die Liebe zur Welt sind nicht miteinander vereinbar. The King James Version says it, I think, even stronger. Die New King James Bibel drückt dies meiner Meinung nach noch deutlicher aus. It says that he who loves the world or the things of the world, the love of the Father is not in him. Dort heißt es, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. And this is actually exactly how the original Greek says it. Genauso steht es auch im griechischen Original. These are very, very strong words. Das sind sehr, sehr starke Worte. John is telling us, Johannes sagt uns, that if you make the decision to actually love the system of this world or the things of this system of this world, dass wenn wir uns dafür entscheiden, das System dieser Welt oder die Dinge dieser Welt zu lieben, you do not have the love of the Father in you. Wir die Liebe des Vaters nicht in uns haben. Could it be, könnte es sein, that the reason why so many Christians never experience the love of the Father, dass der Grund, warum so viele Christen die Liebe des Vaters nie erleben, darin liegt, Because there's no space in the hearts for the love of the Father. Dass in ihren Herzen kein Platz für die Liebe des Vaters ist. Because they've given that space to the system of the world and the things of this world. Weil sie diesen Platz dem System dieser Welt und den Dingen dieser Welt gegeben haben. It's a serious statement that the love of the Father is not in anybody who loves the world or loves the things of the world. Es ist eine ernste Aussage, dass die Liebe des Vaters nicht in denen ist, die die Welt oder die Dinge der Welt lieben. This verse gripped me when I was still a teenager. Dieser Vers hat mich schon als Teenager ergriffen. And I made a radical decision as a teenager that never will I open my heart for the world system or the things of this world. Und ich habe als Teenager die radikale Entscheidung getroffen, dass ich mein Herz niemals dem Weltsystem oder den Dingen dieser Welt öffnen würde. Do you know what I learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I learned that you can enjoy the things of this world so much more if you don't open your heart for them. Ich habe gelernt, dass man die Dinge dieser Welt viel mehr genießen kann, wenn man sein Herz nicht dafür öffnet. There are a lot of people who know me well. Es gibt viele Menschen, die mich gut kennen. And the thing that they like about me is that how much I can enjoy things. Sie mögen an mir, wie sehr ich genießen kann. I can enjoy driving a nice car. I can enjoy a great meal. Ich kann es genießen, ein schönes Auto zu fahren. Ich genieße ein gutes Essen. I can enjoy a wonderful glass of wine. Ich kann ein wunderbares Glas Wein genießen. But I don't love any of these things. Aber ich liebe nichts davon. May we always remember this serious warning. Mögen wir uns immer an diese ernste Warnung erinnern. That it is an impossibility to have the love of the Father in you. And the love of the system of this world and the love of the things of this world in you. Es ist unmöglich, die Liebe des Vaters in sich zu haben und gleichzeitig die Liebe zum System und zu den Dingen dieser Welt. Those two are incompatible, as the Passion Bible says here. Diese beiden sind nicht miteinander vereinbar, wie die Passion-Übersetzung hier sagt. If I have to choose between the love of the Father and the love of the things of this world, well, guess what's sensible to choose. Wenn man sich zwischen der Liebe des Vaters und der Liebe zu den Dingen dieser Welt entscheiden muss, nun, rate mal, wofür man sich am besten entscheidet. It's sensible to choose the love of the Father. Es ist sinnvoll, sich für die Liebe des Vaters zu entscheiden. Because it satisfies me more. Weil es einen mehr zufrieden stellt. I will be much more beneficial to the people around me. Man wird für die Menschen in seiner Umgebung viel nützlicher sein. I can influence many more lives with the goodness of God. Man kann viel mehr Leben mit der Güte Gottes beeinflussen. And I don't have to live in permanent frustration because things break and the world system lets me down. Und man muss nicht in ständiger Frustration leben, weil Dinge kaputt gehen und das Weltsystem einen im Stich lässt. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.